an die deutsche Nation. Als man von der Väterart abwich, da sank auch mit den Wissenschaften zugleich der Glaube, und es brach die verderblichste aller Seuchen, der Aberglaube, herein, der durch seine Nacht den wahren Kultus der Gottheit verfinsterte. Wann in der Welt wird Deutschland die Augen wohl endlich öffnen? Wann wird es erkennen, dass Rom es immer verriet? Entweder bleibt, wie es jetzt ist, Deutschland das Reich, den Pfaffen ein lächerlicher, billiger Raub, oder das Reich der Deutschen wird einst selber die Herrschaft auf Erden antreten. Es ist nicht mein Vorsatz gewesen, Aufruhr im Deutschen Reich anzuzetteln, sondern ich denke vielmehr dafür zu sorgen, mit allem Fleiß und Nachdruck, dass durch Ausrottung und Beseitigung derjenigen, die die wirkliche Ruhe und den allgemeinen Frieden stören, Deutschland wieder zu Frieden und Freiheit kommt. Ulrich von Hutten.